Oder auch nicht sagt, unsere Väter gesellten doch zuvor Allah Teilhaber zu und wir sind nur eine Nachkommenschaft nach ihnen. Willst du uns vernichten für das, was diejenigen getan haben, die Nichtiges tun?